Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Er hilft mir Lasten tragen, ist bei mir, wenn's mir schwer. Wie ist mir oft so bange, wenn der Versuch ernaht. Ich kenn ihn doch schon lange, weiß, welche Kraft er hat. Dann seh ich meine Schwachheit, doch vor mir steht der Herr. Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Glauben hab ich Zweifel, statt Freude Traurigkeit, statt Sanftmut harte Worte, statt Friede Herzeleid. Ja, wenn ich auf mich sehe, so ist sein Trauerspiel. Ich will doch Jesus ähneln, doch fehlt mir noch so viel. Und trotzdem will ich sagen, und das fällt mir nicht schwer, wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Mit Jesus bin ich ruhig, er kennt mich durch und durch. Er weiß um mein Versagen, kennt meine große Furcht. Er weiß um meinen Hochmut, um meine Ungeduld. Kennt meine scharfe Zunge und meine große Schuld. Und trotzdem geht er mit mir, ich weiß, er liebt mich sehr. Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr. Wenn ich nur Jesus habe, dann brauch ich sonst nichts mehr.